Ferngespräch aus Canberra. Connys Schwester ist dran. Sie fliegt Weihnachten kurz mal herüber mit ihrem Mann. Der Fernschreiber tickt eine Bestellung aus Teheran und das Fernsehen zeigt den Meeresgrund im stillen Ozean. Satelliten zwinkern einander zu, spielen Frieden der Sterne. Es gibt keine Ferne. Conny erzählt, sie hätte eine neue Insel entdeckt, völlig unberührt vom Tourismus, so steht's im Prospekt. Die Bevölkerung von Trinkgeldsucht noch nicht eingesteckt. Conny sagt, wehe, der Strand ist wieder verdreckt. Und sie schreibt uns dann auch, ob's erträglich ist. Das tut sie gerne. Es gibt keine Ferne. Conny sagt, das beste Wiener Schnitzel gibt's in Tokio. Und balinesisch isst du in München besser als anderswo. Im Manila Hilton hätten sie einen recht passablen Bordeaux, nur die russischen Blini wären dort immer halb roh. Und von den Papayas isst sie jetzt nur mehr die Kerne. Es gibt keine Ferne. Ich schick meine Sehnsucht ins Weite. Wohin zieht sie wohl? Der Wind treibt den Rauch aus den Schloten bis rüber zum Pol. U-Boote pflügen durchs Eismeer von Kamtschatka bis Limassol. Spionagesatelliten sehen das letzte Dorf in Tirol. Und man grinst über dieselben Fernsehshows in Ohio und Herne. Es gibt keine Ferne.